England. 13. Warum bekämpft uns England? England bekämpft uns, weil es der Todfeind jeder starken europäischen Kontinentalmacht ist. England fühlt sich gemäß seiner puritanischen Weltanschauung als das von Gott berufene Herrenvolk, das über die Völker herrschen soll. England bekämpft uns außerdem, weil es der Todfeind unseres Volkstumsgedankens und unseres deutschen Sozialismus ist. Im Übrigen wird England vom Juden beherrscht. Englands Kampfansage ist auch die Kampfansage des Judentums. Seit Jahrhunderten kämpft England für sein Prinzip des europäischen Gleichgewichts, das die Verhinderung jeder Bildung einer europäischen Zentralmacht lehrt. Auch heute geben britische Zeitschriften und Politiker es offen zu, dass dieser Krieg gegen die Einigung Europas durch Deutschland geführt wird, ohne Rücksicht auf dessen politisches System. Dazu kommen noch andere Motive. In England ist das Sozialproblem durchaus nicht gelöst. Es gibt im Großen gesehen nur zwei Schichten, die Plutokratenschicht, die sehr stark verjudet ist und das Geld und die Wirtschaft in der Hand hat, und die besitzlose Unterschicht der Schaffenden. Einen gerechten sozialen Ausgleich, wie ihn der Nationalsozialismus in weitgehendem Maße erreicht hat, gibt es in England nicht. Die große soziale Kluft hat die englische Plutokratie bisher mit Hilfe der puritanischen Lehre zu überwinden vermocht, wonach die englische Volksordnung mit ihren politischen und wirtschaftlichen Zuständen eine durchaus von Gott so gewollte Ordnung ist. Durch unseren Nationalsozialismus, mit dem wir uns bestreben, die soziale Frage so gerecht wie möglich zu lösen, haben wir das ganze verlogene kapitalistische Ausbeutungssystem Englands durchkreuzt. Darum hasst uns der englische Plutokrat, weil er weiß, dass er seinen Arbeitern große Zugeständnisse machen muss, wenn es ihm nicht gelingt, uns zu vernichten. Noch ist seine Arbeiterschaft durch die jüdisch-plutokratische Presse über die wahren Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland in Unkenntnis gehalten. Außer den jüdisch-plutokratischen Ideen des Liberalismus trägt der Engländer den Puritanismus als Weltanschauung in seinem Herzen. Der Puritanismus mit seinem biblischen Auserwähltheitsglauben war und ist die Grundlage des politischen Geltungsbewusstseins Englands, das heißt seines uneingeschränkten Weltherrschaftsanspruches im Namen Gottes. Engländertum und Puritanismus sind Begriffe, die nicht voneinander zu trennen sind. Der Puritanismus hat einen jüdisch-englischen Lebensstil geprägt, der den Engländer im Laufe der Geschichte in eine immer stärker werdende Kollision mit Völkern andersartiger geistig-seelischer Struktur brachte. Der Puritanismus war zunächst nur ein von Calvinisten und teilweise auch lutherischen Ideen beeinflusster Protest gegen die römisch-katholische Hierarchie. Im Laufe der weiteren Entwicklung aber übernahm man in dem Streben nach der reinen Lehre immer mehr das jüdisch-alttestamentarische Ideengut. Im Jahre 1652 brach in England der Bürgerkrieg aus, der Karl I. zum Schafott und Oliver Cromwell zur Macht führte. Es war hauptsächlich die puritanische Gruppe unter den Republikanern, denen die Revolution ihren siegreichen Ausgang verdankte. Die Puritaner hatten die religiöse Glaubensfreiheit auf ihre Fahnen geschrieben. Man glaubte, einen Großteil der puritanischen Lehre im Alttestament verankert, und so verglichen die Puritaner Cromwell mit Gideon oder mit Judas Makkabäus, der eine Handvoll von Märtyrern in eine siegreiche Armee verwandelte. Anstelle der ursprünglichen englischen Namen traten jüdische aus dem Alten Testament, ja der Löwe von Juda wurde auf die siegreichen Fahnen der Puritaner gesetzt. Die Zeit unter der Herrschaft der Stuarts wurde als ägyptische Gefangenschaft erklärt. Noch heute glauben Millionen von Engländern, dass die Briten die verlorenen 10 Stämme des Hauses Israel seien. Man schlug sogar ernsthaft vor, anstelle des Sonntags den Sonnabend als regelrechten Sabbat treten zu lassen. Engländer bereisten den Kontinent, um gelehrte Gespräche mit Rabbinern zu führen. Ja, es gab sogar Puritaner, die den jüdischen Glauben annahmen. Bei all diesen Vorkommnissen ist es daher nicht verwunderlich, dass man in Kreisen der Puritaner, die seit dem Jahre 1649 das beherrschende Element in der Commonwealth von England geworden waren, lebhaftes Interesse für die auf dem Kontinent lebenden Juden zeigte. Alles in allem besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen Puritanern und Juden. Bei beiden finden wir engste Verbindung zwischen Geschäft und Religion und die vom Rationalismus her bestimmte Auffassung des Lebens. Beide huldigten dem Grundsatz, dass alles, was für ein gutes Geschäft notwendig ist, auch moralisch gerechtfertigt sei. Peter Aldag, Das Judentum in England, Nordland Verlag. Alttestamentarisch-jüdischer Geist zog in die englische Seele ein. So kann man die These vertreten, dass Puritanertum gleich Judentum ist. Aus dieser Geisteshaltung erklären sich die für uns völlig unverständlichen engen Beziehungen zwischen England und dem Judentum. Aus der Verquickung mit der alttestamentarischen Ideenwelt entstand aber auch der Glaube der Puritaner, dass die Briten das auserwählte Volk seien. Seit Oliver Cromwell, jenem wohl größten Engländer, in dem sich eine seltsame Mischung von religiösem Fanatismus und kalter, erbarmungsloser Grausamkeit vereinigte, datiert die Geburt jenes Engländers, in dem die religiöse Ideologie des Puritanertums politische Auswirkungen bekam. Die These Cromwells lautete: England ist Gottes auserwähltes Volk, England ist das Werkzeug Gottes zur Befreiung und Erziehung der Menschheit, Englands Feinde sind Gottes Feinde. Er entlehnte den Weltherrschaftsgedanken dem Alten Testament und benutzte die ursprünglich jüdische Idee von Gottes auserwähltem Volk zur Verschmelzung mit dem nationalen Denken Englands. Cromwell ist der Begründer des englischen Weltherrschaftsanspruches im Namen Gottes. Das war das größte Werk Cromwells, das ihm die Verquickung von religiöser Überzeugung und politischem Soldatentum im Sendungsbewusstsein des Engländers gelang. Die Weltanschauung des Puritanismus strömte von jeher eine elementare Kraft aus. Sie wurde in erster Linie vom Hochadel und der Geistlichkeit übernommen. Ganz besonders trug Cromwell den Puritanismus in die Armee und schuf damit die weltanschauliche Ausrichtung des Soldaten auf ein nationales Kampfziel. Cromwell ist der Schöpfer des politischen Soldatentums. Das Beispiel Cromwells verdeutlicht den innigen Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Wehrkraft. Diese Erziehung hat die Wirkung, das puritanische Selbstbewusstsein bis zur moralischen Selbstbespiegelung und selbstgewählten Kindschaft Gottes zu steigern. Militärisch gesehen aber erzeugte sie eine nicht zu unterschätzende moralische Kraft des einzelnen Soldaten. Groß geworden ist England durch die eindringliche Verkündigung des Puritanismus, des gottgewollten Weltherrschaftsanspruches, durch die mitreißende Kraft Oliver Cromwells, durch sein und seiner Gefolgschaft politisches Soldatentum. Der Verfall Englands hatte begonnen, seit die kämpferische Einsatzbereitschaft der englischen Führerschichten in den letzten Generationen erschlaffte, seit das Judentum politisch, wirtschaftlich und rassisch immer weiter vordrang und Börse und Gold mehr und mehr die Interessen der politischen Führung bestimmten, seit die politische Führung aus den Händen von Soldaten in die Hände von Plutokraten glitt. Am Anfang des politischen Geltungsbewusstseins Englands standen keine parlamentarischen Redner und Börsenmagnaten, sondern harte Soldaten mit glühendem Glauben, fanatischem Willen und mit revolutionären Anschauungen. Puritanertum bedeutet den ausschließlichen, religiös begründeten Anspruch auf britische Alleinherrschaft in der Welt und auf Sicherung aller dafür notwendigen Voraussetzungen, vor allem auf Bevormundung und Niederhaltung eines mächtigen Europas. England hat in seiner Weltanschauung eine derartige Stütze gehabt, dass es mit den raffiniertesten Mitteln, mit den größten Lügen, mit den heuchlerischsten Vorstellungen, Bemäntelungen und Ablenkungsmanövern immer wieder verstanden hat, die rücksichtsloseste Machtpolitik in der Weltöffentlichkeit zu einem Akt göttlichen Rechtes zu stempeln. Sie sagen Gott und meinen Cartoon, ist die landläufige Bezeichnung für die englische Politik.